Die beiden Hunde aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die beiden Hunde. Dass oft die allerbesten Gaben die wenigsten Bewunderer haben und dass der größte Teil der Welt das Schlechte für das Gute hält, dies Übel sieht man alle Tage, allein wie wehrt man dieser Pest? Ich zweifle, dass sich diese Plage aus unserer Welt verdringen lässt. Ein einzig Mittel ist auf Erden, allein es ist unendlich schwer, die Narren müssten weise werden, und seht, sie werden's nimmermehr. Nie kennen sie den Wert der Dinge, ihr Auge schließt nicht ihr Verstand, sie loben ewig das Geringe, weil sie das Gute nie gekannt. Zween Hunde dienten einem Herrn. Der eine von den beiden Tieren, Joli, verstund die Kunst, sich lustig aufzuführen, und wer ihn sah, vertrug ihn gern. Er holte die verlorenen Dinge und spielte voller Ungestüm. Man lobte seinen Scherz, belachte seine Sprünge. Seht, hieß es, alles lebt an ihm. Oft biss er mitten in dem Streicheln, so falsch und boshaft war sein Herz. Gleich fing er wieder an zu schmeicheln, dann hieß sein Biss ein feiner Scherz. Er war verzagt und ungezogen, doch ob er gleich zur Unzeit bellt und schrie, so blieb ihm doch das ganze Haus gewogen, er hieß der lustige Juli. Mit ihm vergnügte sich Lisette, er sprang mit ihr zu Tisch und Bette, und beide teilten ihre Zeit in Schlaf, in Scherz und Lustbarkeit. Sie aber übertraf ihn weit. Fidel, der andere Hund, war von ganz anderem Wesen, zum Witze nicht ersehen, zum Scherze nicht erlesen. Sehr ernsthaft von Natur, doch wachsam um das Haus, ging öfters auf die Jagd mit aus, war treu und herzhaft in Gefahr und bellte nicht, als wenn es nötig war. Er stirbt, man hört ihn kaum erwähnen, man trägt ihn ungerühmt hinaus. Joli stirbt auch, da fließen Tränen. Seht, ihn beklagt das ganze Haus. Die ganze Nachbarschaft bezeiget ihren Schmerz. So gilt ein bisschen Witz mehr als ein gutes Herz. Ende von Die beiden Hunde.